dass Schönheit und Harmonie, Ästhetik und Kunst ein eigenes und obendrein archetypisch männliches Lebensprinzip darstellen, mag viele erstaunen. Aber Venus folgt auf das weibliche Jungfrau-Merkur-Prinzip und geht dem weiblichen Pluto-Prinzip voraus, ist ein Luftprinzip und insofern archetypisch männlich. In ihrem Symbol dominiert dann auch der Kreis des Geistes, das Kreuz der Materie. Venus ist tatsächlich anmachend und hat nichts mit Ehe und Treue am Hut wie etwa das urweibliche Mondprinzip. Mit ihrem nach dem Resonanzgesetzmotto gleich und gleich gesellt sich gern ausgewählten Ehemann, dem göttlichen Künstler Hephaistos, bekommt sie keine oder jedenfalls keine relevanten, auch nur erwähnenswerten Kinder. Venus ist für Anmache, Flirten und Verkuppeln zuständig und mehr im Liebestempel und heute eben im Bordell zu Hause als in der Familie. Die Venuspriesterinnen lehrten als Liebesdienerinnen im besten ursprünglichen Sinn des Wortes in ihren hochgeschätzten Tempeln der Antike junge Männer die Liebeskunst. Und das war etwas Göttliches und fand deshalb im Tempel statt. Dabei ging es auch darum, die Göttin Voluptas, die Wollust, zu erwecken. Ein göttliches Kind von Eros und Psyche. Weiterentwicklung der Liebeskunst und Kultur war das eigentliche Anliegen der Liebesdienerinnen im Venusheiligtum. Die Zeiten waren im Hinblick auf die Liebe verglichen mit der heutigen liberal. Und so durften sie auch heiraten, mussten dann aber natürlich ihren Lebensmittelpunkt vom Tempel in die Familienbehausung verlegen. Sinnenlust und eben auch Wollust waren in diesen urprinzipiell gebildeteren Zeiten noch gleichermaßen angesehen und auch nicht auf Erotik im heutigen Sinne reduziert. Sie umfassten selbstverständlich auch Sehen und Hören, Schmecken und Riechen von wunderschönen Bildern und Sinfonien wie der Sphärenharmonie, das Kosten erlesener und verführerischer Speisen im Sinne von Aphrodisiaka, die den Gaumen reizen, verwöhnen und eigentlich sogar liebkosen, das Erlebnis himmlischer Düfte und übersinnliches Berührtsein von der Sinnenlust auf Leben. Essen sollte also immer nicht nur appetitlich, sondern auch schön sein und Sinnenfreuden auslösen. Unsere Umwelt dürfte gut duften und unsere Nase mit bezaubernden Parfums verwöhnen, die Augen sinnlich verführen und die Ohren mit berauschenden Klängen erfreuen und be- und verzaubern. Und all das kostet heute viel Geld. Und zu diesem irdischen Thema hat zwar das erdige Stier-Venus-Prinzip hervorragenden Bezug, nicht aber die luftig-leichte und etwas leichtsinnige vage Venus. Hier finden sich dem Luxus ergebene Menschen, die weniger gut verdienen als ausgeben können, wie Playboys und Girls, die viel Geld für die schönen Dinge des Lebens brauchen und Kunst und Kultur leben wie etwa ein Oscar Wilde. Mit seinem ausgeprägten Sinn für Ästhetik und die Genüsse des Lebens strebte er bewusst ein Leben in Luxus als Dandy an, in exquisitem Ambiente, ob beim Essen, Wohnen, bei der Kleidung oder auf Reisen. Alles muss Stil haben und heute eben gestylt sein und hat seinen Preis. Was der typische Waage-Typ nicht aus eigener Kraft oder mittels Erbe schafft, gelingt manchen noch über entsprechende Partner, wobei hier die Grenzen zum Heiratsschwindler fließend sind. Die moderne teure Welt der Edelmarken und Luxusgüter kommt ihm entgegen und in Szenen wie der Schickeria und der Fun- oder Freizeitgesellschaft lässt er sich gern sehen. Dass diese Luxusgüter inzwischen überall imitiert bzw. gefälscht werden und nur noch von echten Kennern und oft von diesen nicht identifiziert werden können, passt zu vage Venus. Mit dem Venus-Prinzip Geld zu verdienen, etwa als Liebesdienerin oder selbst Edel-Callgirl, ist leicht anrüchig, auch wenn die Betreffenden noch so bezaubernd duften mögen. Es hat mit dem Abstieg des Venus-Prinzips einen schalen Geschmack bekommen, wobei es schon wieder auf dem Rückweg zu ansehen ist. In der Generation meiner Urgroßeltern war ein bekannter Tänzer in der Familie noch ein Skandal. Heute wäre er schon wieder ein Stern am Kunsthimmel oder sogar ein Superstar der Popkultur. Natürlich lässt sich heute auch einiges verdienen über Kunst und auch an Wunst, wenn das Wollen das Können überwiegt. Denn auch die schöne schaumgeborene Venus hat natürlich hässliche Schatten in Gestalt von Schaumschlägerei, Eitelkeit und schönfärbender Verblendung bis hin zu Verschwendungssucht um des Sinnenrausches willen. Selbst aus Eleganz kann leicht Manieriertheit werden. Wie wenig gut viele Künstler mit Geld umgehen können, ist bekannt. Ebenso ihre nicht seltene schlussendliche Verarmung, wenn alles verdiente Geld in Sinnenräuschen verpulvert ist. Auch wenn wir Kunst und Künstler heute wieder ehren, freuen sich doch Journalisten und offenbar ihre Leserinnen, besonders in den tonangebenden USA, sobald sie Künstler illegaler Techtelmechtel und Liebhabereien überführen können. Venus wäre liberal und hat natürlich nichts gegen aus Spießersicht illegale Verhältnisse. Evangelikaler US-Puritanismus als jungfräulicher Gegenpol zum Sinnenreich venusischer Fülle hat schon manchen Weltstar zu Tode gehetzt, in der McCarthy-Ära aus politischen, heute aus venusisch-sinnlichen Gründen. Schatten ist auch das Schönreden nichtssagender Diplomatie, des leeren Geschwätzes vieler Diplomaten und des Scheins, die Inhalte vermeiden, um niemanden zu verletzen, aus Angst vor dem Gegenpol Mars, und dann natürlich oberflächlich erscheinen, wie es Venus leicht ist. Wie wenig wir mit diesem Urprinzip letztlich immer noch anfangen können, zeigt, wie selbstverständlich Regierungen auf ein entsprechendes Ministerium dafür verzichten. Meist ist eine untergeordnete, unbekannte Figur, wie ein Staatssekretär damit B., aber oft gar nicht vertraut. Auf Länderebene in Deutschland sind es sogenannte Kultusminister, die sich mit Schulen und der Bildung abmühen, die selbst dem Land der Dichter und Denker nichts mehr wert ist. Das Thema Kultur wird so weitgehend verfehlt und jedenfalls wenig geschätzt. Am deutlichsten wird der Abstieg der schaumgeborenen Liebesgöttin heute am Verlust von Wertschätzung und Achtung, die ihrem Sohn, dem Liebesgott Eros, widerfährt. In der alten Zeit, einer der großen Götter, stieg er seit Zeus und der Machtübernahme des Patriarchats ständig ab. Bei den Römern wurde er als Amor zu jener puttenartigen, putzig grinsenden, vielleicht noch süßen Witzfigur, die mit ihren Pfeilen vor allem Verwirrung stiftete. Insofern panzern sich auch alle besseren Leute bis heute entschieden gegen Amors Pfeile. Inzwischen ist Eros in sogenannten Eros-Zentern der Großstädte zum Abschaum abgestiegen, und man muss schon genau hinschauen, um im Schaum noch den Charme und die luftig leichte Beschwingtheit der schaumgeborenen Mutter durchzuspüren. Prostitution gilt heute als das Allerletzte, auch wenn in manchen Königshäusern wie dem Englischen immer noch Huren, in besseren Kreisen Callgirls genannt, die jungen Prinzen in die Liebe einweihen, wie es der ewige Prinz Charles einmal im Fernsehen erzählte. Offensichtlich brauchen wir das Venus-Thema dringend in erlöster Form, um Erfüllung in der Fülle des Ganzen zu finden. Schönheit kann helfen und sogar heilen. Der heute fast vergessene goldene Schnitt vermittelt eine Harmonie, die der Seele gut tut und sie erhebt. Und wie viel Bedarf haben wir auch an Gerechtigkeit im Sinne von Justitia und Kultur, im Sinne eines Kultus, der die Seelen erhebt? Und wie viel Liebeskunst auf allen Ebenen könnte unser Leben be- und verzaubern? Dass die Liebe zu den allerschönsten Dingen des Lebens zählt, sind sich eigentlich alle Menschen einig und hier bei Venus ist sie zu Hause. Wenn wir unser musisches, bildnerisches, sinnliches, kreatives, schöngeistiges und soziales Potenzial mit Eleganz entfalten, sind wir mittendrinnen und können uns innerem Reichtum nähern, der letztlich für die Seele viel wichtiger ist als äußerer. Herausforderung und Lernaufgabe liegen wie immer in der Verbindung mit dem Gegenpol Mars, in der direkten Opposition, also darin, Mut und Eigeninitiative zu entwickeln und mit dem eigenen Geschmack und Stil mit Ästhetik und Liebeskunst zu verbinden. Fragen an mich selbst? Welche Rollen spielen Schönheit, Ästhetik, Eleganz und Stil in meinem Leben? Was bin ich bereit dafür zu tun und auszugeben? Neige ich zu eleganten oder eher hausbackenen Lösungen? Welche Bedeutung haben Kunst und Kultur für mich? Was sind meine liebsten Sinnenfreuden? Wie viel Zeit lebe ich sinnlich? Wie viel verbrauche ich für Arbeit? Wie könnte meine Arbeit mich sinnlich befriedigen? Welche Rolle spielen erotische Liebesfeste in meinem Leben? Was ist mir Gerechtigkeit wert und wie viel tue ich dafür? Wie sozial bin ich und wie sozial und auf andere bezogen wäre ich gern?